nehmen kann. Wir knutschen uns im Regen und springen durch den Schlamm. Ich brauch ein Dorfmädchen, wo ich mich ausleben kann. Wir knutschen uns im Regen und springen durch den Schlamm. Im Bett nur liegt. Ich brauche keine Frau, die bis morgen früh Fernsehen sieht. Ich brauche keine Frau, die gern shoppen geht. Ich brauche keine Frau, die vorher mich nach Kohle fleht. Sowas brauch ich nicht. Sowas wie Dave, sowas brauch ich. Sowas brauch ich nicht. Ich brauch ein Dorfmädchen, wo ich mich ausleben kann. Wir knutschen uns im Regen und springen durch den Schlamm. Ich brauch ein Dorfmädchen, wo ich mich ausleben kann. Wir knutschen uns im Regen und springen durch den Schlamm. Ich brauch ein Dorfmädchen, Dorfmädchen. Ich brauch ein Dorfmädchen.